Aus dem blauen und roten Purpur aber und aus dem Karmesin fertigten sie prachtvoll gewirkte Kleider zum Dienst im Heiligtum, und sie fertigten die heiligen Kleider Aarons, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Und zwar verfertigte er das Schulterkleid aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus. Und sie schlugen die Goldplatten breit, so dass er sie in Fäden zerschneiden konnte, um diese mittels Kunstwerkerarbeit in den blauen Purpur, in den roten Purpur, in den Karmesin und in den Byssus einzuarbeiten. An ihm brachen sie mit ihm verbundene Schulterstücke an, an seinen beiden Enden wurde es mit ihnen verbunden. Die Binde aber, die sich behufs seiner Anlegung an ihm befand, bildete ein Ganzes mit ihm von gleicher Arbeit aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann richteten sie die Schohamsteine zu, dass sie mit einem Flechtwerke von Golddraht eingefasst und mittels Siegelstecherkunst graviert waren nach Maßgabe der Namen der Israelssöhne. Und er befestigte sie an den Schulterstücken des Schulterkleids als Steine des gnädigen Gedenkens an die Israeliten, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann verfertigte er die Tasche in Kunstwerkerarbeit, so wie das Schulterkleid gearbeitet war, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus. Viereckig war sie, doppelt gelegt fertigten sie die Tasche, je eine Handbreite lang und breit, doppelt gelegt. Und sie besetzten sie mit vier Reihen von Edelsteinen, ein Karneol, ein Topas und ein Smaragd bildeten der Reihe nach die erste Reihe, die zweite Reihe ein Karfunkel, ein Saphir und ein Jaspis, die dritte Reihe ein Hyakinth, ein Achat und ein Amethyst, die vierte Reihe ein Chrysolith, ein Schon und ein Onyx, umgeben von Goldgeflecht bildeten sie den Besatz. Es waren aber der Steine entsprechend den Namen der Israelssöhne ihrer zwölf, entsprechend ihren Namen, mittels Siegelstecherkunst mit dem Namen je eines der zwölf Stämme versehen. Sodann brachten sie an der Tasche die schnurenartig gedrehten Kettchen aus gediegenem Gold an. Weiter verfertigten sie zwei goldene Geflechte und zwei goldene Ringe und befestigten die beiden Ringe an den beiden Enden der Tasche. Sodann befestigten sie die beiden goldenen Schnuren an den beiden Ringen an den Enden der Tasche. Die beiden Enden aber der beiden Schnuren befestigten sie an den beiden Geflechten und diese befestigten sie an den beiden Schulterstücken des Schulterkleids auf dessen Vorderseite. Sodann fertigten sie zwei goldene Ringe an und befestigten sie an den beiden Enden der Tasche, an ihrem Inneren, dem Schulterkleide zugewendeten Saume. Sodann fertigten sie zwei goldene Ringe an und befestigten sie an den beiden Schulterstücken des Schulterkleids ganz unten an seiner Vorderseite, da, wo es mit den Schulterstücken zusammenhängt, oberhalb der Binde des Schulterkleids. Dann ketteten sie die Tasche mit ihren Ringen mittels Schnuren von blauem Purpur an die Ringe des Schulterkleids an, so dass sie sich oberhalb der Binde des Schulterkleids befand und unbeweglich auf dem Schulterkleid auflag, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann verfertigte er das Obergewand zum Schulterkleid in Weberarbeit, ganz und gar aus blauem Purpur. Und die Halsöffnung in dem Obergewande glich der Halsöffnung eines Panzerhemdes mit einem Saume rings um die Öffnung, damit es nicht zerreiße. Sodann brachten sie am Saume des Obergewands Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus an, fertigten Glöckchen aus gediegenem Gold an und setzten diese Glöckchen zwischen die Granatäpfel hinein, ringsum am Saume des Obergewands zwischen die Granatäpfel hinein, so dass immer ein Glöckchen und ein Granatapfel ringsum am Saume des Obergewands miteinander abwechselten, behufs der Verrichtung des Dienstes, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann verfertigten sie die Leibröcke aus Byssus für Aaron und seine Söhne in Webearbeit, dazu den Kopfbund aus Byssus und die turbanartigen Mützen aus Byssus und die linnenen Beinkleider aus gezwirntem Byssus, ferner den Gürtel aus gezwirntem Byssus, blauem und rotem Purpur und Karmesin in Buntwerkerarbeit, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Sodann fertigten sie das Stirnblatt, das heilige Diadem, aus gediegenem Gold und gruben darein mit Siegelstecherschrift, geheiligt dem Jahwe. Und sie befestigten daran eine Schnur von blauem Purpur, um es oben am Kopfbund anzubringen, wie Jahwe Mose befohlen hatte. So wurden sämtliche Arbeiten für die Offenbarungszeltwohnung vollendet und die Israeliten taten ganz, wie Jahwe Mose befohlen hatte, so taten sie. Und sie brachten die Wohnung zu Mose, das Zelt mit allen seinen Geräten, seinen Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und Füßen, dazu die Überdecke aus rotgefärbten Widderfellen, die Überdecke aus Sekufellen und den verhüllenden Vorhang, die Gesetzeslade mit ihren Stangen und der Deckplatte, den Tisch mit allen seinen Geräten und den Schaubroten, den Leuchter aus gediegenem Golde mit seinen in geordneter Reihe aufgesetzten Lampen und allen seinen Geräten, sowie das Öl für den Leuchter, den goldenen Altar, das Salböl, das wohlriechende Räucherwerk und den Vorhang für die Türe des Zeltes, den kupfernen Altar und das kupferne Gitterwerk an ihm, seine Stangen und alle seine Geräte, das Becken samt seinem Gestelle, die Umhänge des Vorhofs, seine Säulen und Füße, sowie den Vorhang für das Tor des Vorhofs, seine Seile und Pflöcke, sowie alle Geräte zum Dienst in der Offenbarungszeltwohnung, die prachtvoll gewirkten Kleider zum Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider Aarons, des Priesters, sowie die Kleider seiner Söhne zum priesterlichen Dienste. Ganz, wie Jahwe Mose befohlen hatte, so führten die Israeliten die gesamte Arbeit aus. Als aber Mose wahrnahm, dass sie nunmehr die ganze Arbeit ausgeführt hatten, wie Jahwe befohlen hatte, so hatten sie getan, da segnete sie Mose.